Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und dem 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus veröffentlichte die Arbeiterpartei Ungarns in der Zeitung Sobotschak und auf der Internet-Homepage die historische Rede des Genossen Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Leiten wir in der kim il-sungistisch-kim jong-ilistischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein.